الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، wir haben heute den 54. Fajr-Unterricht von das Buch Jam' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir machen inshallah heute den 12. Hadith weiter an Abi Hurairata radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: Man min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la yu'nih. أو ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Also von أبي هريرة oder von أبو هريرة رضي الله عنه von النبي صلى الله عليه وسلم dass er sagte von der schöne Islam eines des einen ist sein Lassen von dem was ihm nicht kümmert. Ein Hadith Hasan überliefert bei Tirmidhi und andere. Ibn Rajab sagt weiter: Und dieser Hadith weist darauf, dass das Lassen von dem, was den einen nicht kümmert, von das Schöne seines Islams ist. So, wenn er das lässt, was ihm nicht kümmert, und das tut, was ihm und was das tut oder alles tut, was ihn kümmert, dann ist das Schöne ist sein, das Schöne seines Islams vollständig. Und die Hadith kamen über die Güte oder das eine Vortrefflichkeit, ja, von denjenigen, dessen Islam gut ist oder schön ist. Und dass seine Hasanat, seine guten Taten, vervielfacht werden und seine Sünden gebüßt werden oder gelöscht werden. Und das Offensichtliche ist, dass das je mehr, dass die Vervielfachung je nach die Schöne oder das Gute des Islams ist. So ist im Sahih Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة تكتب مثلها حتى يلقى الله عز وجل. Das heißt, wenn einer von euch sein Islam schön oder gut macht, ja, dann ist jede gute Tat, die er tut, dann wird sie mit das Zehnfache bis zu 700-fache geschrieben. Und jede Sünde, die er tut, wird als eine geschrieben, bis er Allah Azza wa Jal trifft. Inshallah, langsam, inshallah, ja? Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. So ist die Vervielfachung der guten Tat mit das Zehnfache, so kommt das auf jeden Fall. Ja? Das heißt, jeder, der eine gute Tat macht, diese gute Tat wird verzehnfacht geschrieben. Ja? Jedoch mehr als das ist je nach das Schöne des Islams und das ja, das Schöne oder die Stufe des Islams und die Aufrichtigkeit der Nia und die Benötigung dieser Tat und seine Güte und so weiter. Yani welche, was das für eine Tat ist, ja, und wie sehr wird das benötigt oder benötigt er das und so weiter. Wie zum Beispiel Al-Nafaqa, yani die Spende im Dschihad. Al-Nafaqa, yani das Bezahlen oder das Zahlen für den Dschihad oder im Hajj oder für die Verwandtschaft oder für die Waisen und Armen. Und in die Zeit, in den Zeiten, wo diese Spende benötigt wird. Ja? Dies wird bezeugt von dem, was Atiyah überlieferte von Ibn Umar, dass er sagte, über den Vers, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wer eine gute Tat tut, so ist für ihn das Zehnfache davon, Surat al-An'am, Vers 160. Ja? Er sagte, dieser Vers wurde hinabgesandet über die Wüstenaraber. Dann wurde zu ihm gesagt, was ist denn für die Muhajirin, für die Auswanderer? Er sagte, was noch mehr als dies ist. Ja, nicht mehr als das Zehnfache. Dann rezitierte er die Aussage des Erhabenen, وَإِنْتَكُ حَسَنَةٌ وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا أو يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا يُضَاعِفُهَا. Ja, Surat al-Nisa, Vers 40. Surat al-Nisa, Vers 40, وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Er sagte, als Beweis, er zitierte diesen Vers, als Beweis dafür, dass für die anderen noch mehr ist. Ja, er gibt ihm, wenn er will. Und Al-Nisa überlieferte von dem Hadith von Abi Sa'id, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wenn der Diener Muslim wird und sein Islam gut wird, dann schreibt ihm Allah für ihn jede Hasana, die er begangen hat. Und von ihm wird jede Sünde gelöscht, die er bereits begangen hat. Und dann ist danach die Vergeltung, ja, oder die Vervielfachung, die Vergeltung oder die Vervielfachung. Die gute Tat wird mit das Zehnfache bis zu 700-fache geschrieben und die schlechte Tat mit das Gleiche, ja, nicht genau eine geschrieben, außer dass Allah Azza wa Jalla sie vergibt. Okay. Und das Gemeinte mit den guten Taten und schlechten Taten, die er bereits begangen hat, damit ist gemeint, was vor dem Islam von ihm war. Yani die guten Taten vor dem Islam und die schlechten Taten ja, vor dem Islam. Das heißt, die guten, wenn sein Islam gut wird, schreibt ihm Allah die guten Taten vor dem Islam auch gut und belohnt ihm auch dafür. Und dies weist darauf, dass er für seine guten Taten im Kufr belohnt wird, wenn er Muslim wird und seine schlechten Taten von ihm gelöscht werden, wenn er Muslim wird. Jedoch mit der Bedingung, dass sein Islam auch gut wird. und dass er diese Sünden meidet im Zustand seines Islams. Und dies sagt der Imam Ahmed und darauf weist, was in As-Sahihain, yani Bukhari und Muslim von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er sagte, wir sagten, ja Rasulallah, wird mit uns abgerechnet wegen dem, was wir in Jahiliyyah gemacht haben. Er sagte, was aber den betrifft, der von euch vor dem Islam Gutes getan hat, so so wird er nicht dafür, Entschuldige, was aber denjenigen betrifft, der von euch in den Islam gut wird, so wird er nicht dafür bestraft, ja nicht für seine Sünden vor dem Islam. Und wer Schlechtes tut, im Islam, ja nicht, wird auch bestraft für seine Taten in Jahiliyya und Islam. Und der Sahih Muslim von Amr ibn al-As, er sagte zu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nachdem er, als er Muslim geworden ist, ich möchte eine Bedingung stellen. Er sagte, was willst du für eine Bedingung stellen? Er sagte, dass mir vergeben wird. Er sagte, was hast du nicht, weißt du denn nicht, dass der Islam alles zerstört, was vor ihm war? Und Imam Ahmad überlieferte diesen Hadith und der Wortlaut bei ihm ist, der Islam löscht, was davor war, von den Sünden. Und dies versteht man, dass der vollständige, gute Islam, dass der vollständige, gute Islam, das löscht, was vor ihm war, wenn man beide Hadith, diesen Hadith und den Hadith davor, gemeinsam versteht. Und in Hadith vom, und in Sahih Muslim auch von Hakim ibn Husam, er sagte, ja Rasulallah, wenn ich diese Sachen, die ich in Jahiliyyah getan habe, von Sadaqa, Spende, oder Befreiung von Sklaven, oder Pflegung der Verwandtschaftsbande und so weiter, habe ich dafür eine Belohnung? Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, du bist Muslim geworden auf dem, was du bereits begangen hast vom Guten. Und in einer anderen Überlieferung bei ihm sagte er, ich sagte, Wallahi, ich lasse nichts, was ich im Jahiliyyah getan habe, yani vom Guten, außer dass ich im Islam das Gleiche tun werde. Und dies darauf weist darauf, dass die guten Taten des Kafirs, wenn er Muslim wird, dass er dafür belohnt wird, wie darauf der Hadith, der vorige Hadith von Abi Sa'id hingewiesen hat. Und es wurde auch gesagt, dass seine Sünden im Zustand des Schirks gewandelt werden zu guten Taten und er wird dafür belohnt. Das wird genommen von der Aussage des Erhabenen. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله عز وجل sagt, und diejenigen, die neben Allah keine andere Gottheit anbeten und die Seele, die Allah verboten hat, nicht töten außer mit Recht und nicht Unzucht begehen. Und wer dies tut, der findet Sünde. Seine Strafe wird ihm am jüngsten Tag vervielfacht und er wird darin ewig erniedrigt verweilen. Außer derjenige, der bereut und glaubt und Gutes tut oder gute Werke tut, diese oder denen wird Allah ihre Sünden zu guten Taten umwandeln. Surat al-Furqan von 68 bis 70. Und die Mufassirun, die Gelehrten des Tafsirs, waren uneinig über diese Umwandlung der Sünden zu guten Taten. Sie haben zwei Aussagen. So gibt es von ihnen, wer gesagt hat, es ist in der Dunya, yani diese Umwandlung von Gutes zu Schlechtes, von schlechten Taten zu guten wird in der Dunya stattfinden, mit der Bedeutung, dass Allah denjenigen, der Muslim wird und zu ihm bereut, umwandelt, anstatt von dem, was er statt dem, worauf er war, von den Kufr und Sünden, zu den Iman und die guten, richtigen, aufrichtigen Taten. Diese Aussage wurde von Ibrahim al-Harbi in Gharib al-Hadith erzählt. Er zitierte dies von den meisten Mufassirin und er nannte davon Ibn Abbas und Ata und Qatada und Saddi und Akrima. Und ich sage, yani Ibn Rajab, und dies ist das Bekannte von Al-Hasan. Er sagte, und Al-Hasan und Abu Malik sagten, es ist über die Leute des Schicks vor allem, nicht über die Leute des Islams. Ich sage, diese Aussage, kann man verstehen, dass die Veränderung und Umwandlung in der Akhira stattfindet, wenn, wie wir sehen werden. Wenn aber gesagt wird, es ist in der Dunya, so ist, wenn der Kafir Muslim wird und der Muslim, wenn er bereut, so sind die beiden in dieser Sache gleich, yani dass das Schlechte von ihnen zu Guten umgewandelt wird. Vielmehr ist, wenn der Muslim bereut, so ist er im besseren Zustand als der Kafir, wenn er Muslim wird. Er sagte, und andere sagten, die Umwandlung ist im Akhira, dass ihnen statt jeder Sünde eine gute Tat gemacht oder geschrieben wird. Dies sagte vor allem Amr ibn Maimun und Makhul ibn Musayyib und Ali ibn Hussein. Er sagte, und dies lehnte Abu al-Aliya und Mujahid und Khalid Sablan ab und so weiter. Okay. Dann erwähnte er, wessen Zusammenfassung ist, dass davon erfordert, dass das bedeutet oder es erfordert, dass derjenige dessen, der viele Sünden hat, einen besseren Zustand ist als derjenige, der wenige Sünden hat. Denn der bekommt statt jeder Sünde eine gute Tat. Yani die Leute, die das kritisiert oder abgelehnt haben, dass statt jeder Sünde eine gute Tat geschrieben wird, yani in der Akhira, sie sagen, das bedeutet, yani je mehr man Sünden in Kufr gemacht hat, oder bevor man bereut hat, je mehr man Sünden gemacht hat, desto mehr Hasanat hat man dann. Dann ist man ja besser als derjenige, der wenige Sünden hatte. Ja? Dann sagte er, und wenn einer sagt, Allah erwähnte nur, dass er die Sünden zu guten Taten umwandelt, und er erwähnte nicht die Zahl, wie sie umgewandelt wird, ja? So kann es bedeuten, dass wer eine Sünde begangen hat und davor bereut, dass Allah ihm 100.000 Hasana schreibt. Und wer 1.000 Sünden macht, ja, oder gemacht hat, dass sie nur zu 1.000 guten Taten umgewandelt werden. So ist dann derjenige, der weniger Sünden hatte, in besseren Zustand. Yani, es bedeutet, Allah Azzajal hat nur gesagt, dass er sie umwandelt, aber er hat nicht gesagt, in wie viel er sie umwandelt. Ja? So kann es sein, dass derjenige, der eine Sünde gemacht hat und sie auch bereut, ja, statt dieser Sünde 100.000 Hasana bekommt. Und derjenige, der 1.000 Sünden begangen hat, dass er sie genau auch 1.000 Sünden ersetzt bekommt. Und somit ist derjenige, der weniger Sünden gemacht hat, in besseren Zustand. Ich sage, also Ibn Rajab, und diese Aussage, nämlich die Umwandlung in Akhira, hat Abu al-Aliya abgelehnt oder yani kritisiert. Okay? Und er rezitierte die Aussage des Erhabenen: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. An jenem Tag, wo jede Seele das, was sie für Gutes getan hat, anwesend findet. Und was sie für Schlechtes getan hat, der wünschte sich, dass zwischen ihr und dieses Schlechte eine ganz weite Strecke ist. Jedoch andere antworteten mit der Aussage des Erhabenen: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Und wer, yani, und andere antworteten auch mit dem Vers: Und wer ein Senfkorn vom Schlechten tut, der wird es sehen. Und die Aussage des Erhabenen: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Und das Buch wird gestellt, so siehst du die Verbrecher in Angst vor dem, was darin ist, und sie sagen: Wehe uns, was dieses Buch lässt nichts Kleines oder Großes, außer dass er es aufzählt. Und sie finden, was sie gemacht haben, anwesend, und dein Herr tut niemanden Unrecht. Jedoch wurde darauf geantwortet, dass derjenige, dass der Reuige oder derjenige, der dass derjenige, der bereut, seine Sünden zwar sieht, dann werden sie zu guten Taten umgewandelt. Aber Uthman al-Nahdi sagte: Der Gläubige bekommt sein Buch in Bedeckung von Allah Azza wa Jal, dann liest er seine Sünden. Wenn er sie dann gelesen hat, dann verändert sich seine Farbe, seine Gesichtsfarbe, bis er an seine Hasanat vorbeigeht, yani liest, yani. Dann liest er sie. Dann kehrt seine Farbe wieder zu ihm zurück. Dann schaut er, dann findet er, dass seine Sünden zu guten Taten umgewandelt wurden. Dann sagt er in dieser Stelle: Da liest mein Buch, wie in Surat al-Haqqa, Vers 19. Und dies überlieferte einige von Abi Uthman von Ibn Mas'ud, und andere sagten von Ibn Abi Uthman von Salman, radiallahu anhum, ajma'in. Und in Sahih Muslim, von Hadith von Abu Dharr, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich kenne denjenigen, der von Ahlul Jannah als letzter in Jannah eintritt, und derjenige von Ahlul Nar, von Leute des Feuers, der als letzter davon rauskommt. Ein Mann, der am jüngsten Tag gebracht wird, dann wird zu ihm gesagt: zeigt ihm die kleinsten seiner Sünden und erhebt von ihm, ja, yani löscht von ihm die großen davon. So werden ihm die kleinsten seiner Sünden gezeigt. Dann wird zu ihm gesagt: Du hast an dem und dem Tag dies und dies begangen. Und du hast an dem und dem Tag dies und dies begangen. Dann sagt er: Ja, er kann nichts davon leugnen. Während er sich fürchtet und sich in Sorge ist von den größten seiner Sünden, dass sie ihm gezeigt werden. Dann wird zu ihm gesagt: Du hast an der Stelle von jeder Sünde eine gute Tat. Du bekommst an der Stelle von jeder Sünde eine gute Tat. Dann sagt er: O mein Herr, ich habe Sachen getan, die ich hier nicht sehe. Dann sagt er, er sagte, so sah ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam lachen, bei dieser Stelle, yani, bis seine Backenzähne ersichtlich wurden. Yani Allah azzawajal hat sie von ihm gelöscht. Möge Allah azzawajal uns und euch von diejenigen sein lassen, die Allah azzawajal vergibt. So, wenn die Sünden mit den guten Taten ersetzt werden für denjenigen, der für seine Sünden mit dem Feuer bestraft wurde, so ist es für denjenigen, dessen Sünden durch den Islam und Tauba und die, ja, eine aufrichtige Tauba gelöscht wurden, so ist das, so sind sie. Ja, wenn die Sünden mit den Hasanat, mit den guten Taten ersetzt wurden für denjenigen, der für seine Sünden mit dem Feuer gelöscht wurde, wahr ist, so ist das für denjenigen, dessen Sünden mit dem Islam und aufrichtigen Tauba noch eher. Denn das Löschen davon ist lieber zu Allah als das Löschen davon durch die Strafe. Und Al-Hakim überlieferte von Al-Fadl ibn Musa, von Abi al-Anbas, von seinem Vater, von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es werden Leute sich wünschen, dass sie mehr Sünden gemacht hätten. Sie sagten: Mit was oder wodurch, ja Rasulallah? Er sagte: Diejenigen, deren Allah ihre Sünden zu guten Taten umgewandelt hat. Und Ibn Abi Hatim überlieferte es von dem Weg von Sulaiman ibn Dawud al-Zuhri, von Abi al-Anbas, von seinem Vater, von Abu Huraira, mawqufan. Und es ist eher oder ähnlicher oder authentischer als die Überlieferung, die marfu' ist. Und das ähnlich wie dies wird auch überliefert von Al-Hasan al-Basri, und und dies widerspricht seiner bekannten Aussage, dass die Umwandlung in der Dunya stattfindet. Was aber das betrifft, was Al-Harbi über die Umwandlung erwähnte, und dass derjenige, dessen Sünden weniger ist, in seiner Hasanat mehr bekommt, und derjenige, dessen Sünden mehr sind, seine Hasanat, die Umwandlung, yani der Hasanat, weniger wird, dass derjenige, dessen Sünden weniger sind, seine Hasanat mehr umgewandelt werden, und dass derjenige, dessen Sünden mehr sind, dass seine Hasanat weniger umgewandelt werden, so ist der Hadith von Abu Dharr klar in der Zurücklehnung oder Zurückwerfen von dem. Und dass er statt jeder Sünde eine gute Tat bekommt. Okay? Der Hadith von Abu Dharr, was wir vorhin erzählt haben, von demjenigen, der sagt: Oh Allah, ich sehe, ich habe Sachen getan und ich sehe sie nicht hier, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelacht hat. Was aber seine Aussage betrifft, dass er sagt, es erfordert davon, dies erfordert, dass derjenige, der viele Sünden hatte, in besserer Zustand ist als derjenige, der wenig Sünden hatte, so sagt man zu ihm, die Umwandlung ist für denjenigen, der seine Sünden bereute, ja, und sie vor seinen Augen hat. So, immer wenn er sich daran erinnert, hat er mehr Angst und ist mehr in Sorge und schämt sich mehr vor Allah Azzawajal und strebt noch mehr und eilt noch mehr zu den guten Taten, die die Sünden löschen. Wie Allah Azzawajal sagte, außer derjenige, der bereut und glaubt und Gutes tut. Und was wir alles und alles, was wir erwähnten, fällt unter die guten Taten. Und wer, und wessen Zustand so ist, so kostet er von der Reue und Leid, dass es ihm leid tut für seine Sünden, das Vielfache von dem, was er von dem Genuss dieser Sünde gekostet hat, als er sie begangen hat. Und so wird dann jede Sünde von seinen Sünden ein Grund für guten Taten, die diese Sünde löscht. So kann man dann nicht, kann man danach nicht, dann kann man danach nicht kritisieren oder ja nicht verstehen, dass diese Sünden zu guten Taten umgewandelt werden. So muss man das danach verstehen. Yani, warum werden diese Sünden zu guten Taten umgewandelt? Weil immer, wenn er richtig aufrichtig bereut, hat er diese Sünden immer vor seinen Augen. Und wenn er sie immer vor seinen Augen hat, dann immer wenn er sich daran erinnert, hat er Angst und fürchtet Allah und schämt sich vor Allah. Und dann, das bringt ihm dazu, dass er immer mehr gute Taten macht, damit diese Sünde gelöscht wird. Und das ist die Umwandlung, so versteht man dann die Umwandlung der guten Taten. Und das ist dann immer ein Grund für die Löschung der Sünden. Wir bleiben hier inshallah stehen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.